Halbstark, oh Baby, Baby, halbstark, oh Baby, Baby, halbstark, halbstark nennt man sie. Ich hab Franzen an der Jacke und eine Glatze wie Kojak. Hab dich nicht so Baby, steigst du hier auf das Moped. Deinem Freund hau ich die Nase platt. Und dann fahren wir zum Baggersee und baden nackt. Du bist 16 Jahre alt, genau mein Ding. Und es wird langsam Zeit, dass dich jemand zum Saufen bringt. Jetzt werden die Töchter angegrapscht und die Mütter schlagen die Hände überm Kopf zusammen im Takt und singen halbstark. Oh Baby, Baby, halbstark. Halbstark, halbstark nennt man sie. Halbstark, oh Baby, Baby, halbstark. Oh Baby, Baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Ich starre wichsend durch die Löcher in der Frauenumkleide. Du lässt mich abschreiben, sonst kriegst du auf dem Pausenhof Keile. Ich werf dich Brillenschlange trotzdem in die Mülltonne stopfen. Sinnlos besoffen auf dem Schützenfest, um Bingos zu boxen. Ich bin ein Mann, Panzerfahrer und fahr neben ihr her. Meine Küsse machen süchtig, süßes Mädchen, komm näher. Bester Elvis-Imitator auf dem Karaoke-Abend. Nach der Siegerehrung darf ich mit der Hannelore schlafen. Halbstark, oh Baby, Baby, halbstark. Oh Baby, Baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Halbstark, oh Baby, Baby, halbstark. Oh Baby, Baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Guck nicht aufs Geld, ich guck auf den Hintern. Bestell ein Sex on the Beach mit nem Augenzwinkern. Ich hab mein eigenes Ziel, für mich ist jeden Tag Karneval. Ich und meine Kirmes-Gang auf deinem Abi-Ball. In der 6 hat niemand dich am Pickel gehabt. Jetzt steh ich lächelnd vor der Jukebox und schnitze im Takt. Autoscooter-Verbot, wir sind nirgendwo willkommen. Meine Clique hinterlässt umgetretene Mülltonne. Halbstark.